So spricht der Herr. Es soll mir eine Lust sein. Es soll mir eine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tun soll. Es soll mir eine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tun soll. Und ich will sie in diesem Lande pflanzen, treulich. Und ich will sie in diesem Lande von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Herzen und von ganzer